Schütte die Beeren in einen Topf. Lass sie kochen noch und noch. Schenke Link Vertrauen und Kraft. Trägt er meinen Handschuh der Macht. Wow, danke.